Aufgabe 3. Maya, Sekretariat, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Maya. Hier spricht Pablo González aus der Versandabteilung. Ich wollte... Ach, der neue Kollege. Ich habe schon von Ihnen gehört. Nett, dass wir uns mal sprechen. Wie geht's Ihnen? Wie kann ich Ihnen helfen, Herr González? Ja, danke. Herr Schmitz aus unserer Abteilung hat mir empfohlen, Sie anzurufen. Ich bin ja neu hier und brauche noch einige Sachen für das Büro. Ich habe keine Aktenordner. Und ich brauche auch Klassischhüllen und... Stopp, Herr González. Natürlich helfe ich Ihnen gern. Und das Material bekommen Sie auch bei mir. Aber das geht nicht so einfach am Telefon. Sie kennen das doch von Ihrem Studium, von Ihrer Einreise, vom Jobcenter, von Ihrer Bewerbung. Alles muss schriftlich passieren. Auch wir in unserer nicht so großen Firma müssen alles dokumentieren. Sonst kommen einige jede Woche, wollen jedes Mal 50 Kugelschreiber haben und verkaufen die dann auf dem Flohmarkt. Aber im Ernst, auch Büromaterial kostet Geld und wir bekommen Ärger mit dem Chef, wenn hier die Ausgaben explodieren. Deshalb müssen solche Bestellungen schriftlich erfolgen. Mit Namen, Abteilung, Datum und Menge, damit wir den Verbrauch kontrollieren können. Ja. Und was soll ich jetzt machen? Wie geht das mit dem Bestellen? Eigentlich ist das ganz einfach. Sie schicken mir eine E-Mail mit allen Angaben und wenn die Sachen da sind, schicke ich unseren Praktikanten damit zu Ihnen. Wenn Sie aber erst am Nachmittag bestellen, kann es bis zum nächsten Arbeitstag dauern. Wenn wir etwas gerade nicht im Lager haben, muss ich das bei unserem Lieferanten ordern. Meistens kommt es dann schon am zweiten Tag, es kann aber auch länger dauern. Ich würde Ihnen dann aber per Mail Bescheid geben. Gut, das habe ich verstanden, glaube ich. Aber geben Sie mir noch Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe noch kein Verzeichnis für die Firma. Ach ja, und was kann ich tun, wenn ich mal ganz dringend etwas brauche? Wenn ich heute noch einem Kunden antworten muss, aber keine Briefumschläge mehr habe? Dann können Sie natürlich direkt zu mir kommen, wenn ich im Büro bin. Aber auch dann müssten Sie bei mir ein Formular mit der Bestellung ausfüllen. Ohne geht es leider nicht. Deshalb mein Tipp, achten Sie darauf, dass Sie immer genug Material haben, damit Sie nicht alle zwei Tage zu mir kommen müssen. Das kostet zu viel Zeit. Es ist auch gut, wenn Sie Material, das Sie regelmäßig brauchen, immer für einen Monat bestellen, zum Beispiel Kopierpapier. Aber das machen Sie dann bitte auch jeden Monat schriftlich. Ja, genau. Das sagte Herr Schmitz auch. Ich soll noch 5 Pakete Papier und eine Tonne Kartusche. Halt, Herr González, halt. Wie gesagt, schreiben Sie auch das bitte in Ihre E-Mail. Aber ich kann Sie beruhigen. Papier haben wir noch genug. Das schicke ich Ihnen heute Nachmittag. Kann ich noch etwas für Sie tun? Nein, das war's. Und vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiederhören, Frau Maya. Okay, dann tschüss, Herr González.